Aneignung und Abneigung. Eine amerikanische Schülerin hat zum Abschlussball ein chinesisches Kleid getragen und die Bilder von der Feier nichtsahnend ins Netz gestellt. Ein chinesischer Twitter-User schrieb darauf: "Meine Kultur ist nicht dein Abschlussballkleid. My culture is not your prom dress." Worauf er mehrere hunderttausend Likes und über 1000 Kommentare erhielt. Die Schülerin hat die Bilder allerdings nicht gelöscht, sondern dem Twitter-Sturm standgehalten. Das ist sicherlich ein Extrembeispiel, doch es zeigt, dass auch falsch gewählte Kleidungsstücke für Empörung sorgen können, wenn sie als Ausdruck einer kulturellen Identität aufgefasst werden. Im linken Diskurs hat der Vorwurf der kulturellen Appropriation zugenommen, womit die Aneignung von Stil, Symbolen oder Handlungsweisen einer unterlegenen Kultur durch eine militärisch oder politisch Überlegene gemeint ist, wie es beispielsweise während der Kolonialzeit üblich war. Ein anderes Extrembeispiel. An der kanadischen Universität Ottawa wurden die Kurse einer Yogalehrerin gestrichen, weil Kritiker Yoga für die kulturelle Aneignung einer spirituellen Praxis hielten. Tatsächlich enthalten viele der heute weltweit unterrichteten sportlichen Yoga-Stile Elemente aus der dänischen Gymnastik und aus Fitnessübungen der britischen Armee, die sich zuerst die Inder angeeignet haben, um die meditative Form des Yoga um eine sportliche zu ergänzen, wie der britische Indologe Mark Singleton gezeigt hat. Natürlich versteht es sich von selbst, dass man die in Kulturen als heilig angesehenen Originale respektiert, also die Tora-Rolle nicht mit den Fingern berührt oder den echten Federschmuck eines amerikanischen Indianers nicht zum Karneval trägt. Und auch das Anhäufen von kolonialer Raubkunst in Museen des Westens war, wie der Name schon sagt, ein Verbrechen und bleibt es bis heute.